Ja. Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen? Die sind ja halt ganz statt. Was sind sie nicht mit? Ja, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Komplimente machen darf man auch nicht mehr. Na. Immer der mit seiner Anzüglichkeit. No, und ich Spaß labern. Ich Spaß labern? Nee, also die hört auf. Was ihr für ulkige Namen habt, was sind denn wieder für ein Ding? Was? Schon wieder der Diensthabende. Was ist denn los? Die Spitzen der Rückflugdivision erreichen bereits den Strand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen vom gepoppten Train gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Na, du? Der Musikfritze schläft. Ja. Spielt man auf dem Friedhof La Bassée? Nein. Sprich doch, es ist aber spielt wieder. Ja. Nobel geht die Welt zu groß. Sprich. Schön war der Tanz, aber Spieltanz nicht. Sprich, der schöne blaue Donau. Exzellenz. Depesche. Was? Was ist denn, Depesche? Was? Meint ihr uns? Dezimieren die Bagage übereinander? Sollen sie ein paar frische Regimenter einsetzen? Antreiben, alles geschwind. Was los? Ach was, die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft! Was ist denn? Was heißt das? Warum schießen sie da nicht mehr? Das ist Grüße. Also ich hab noch ausdrücklich. Das ist wirklich nur bei uns möglich. Was habe ich der Bagage eingeschärft? Wenn eine Patrone fällt, kannibalisch strafen. Mit kräftigem Hurra, ungestüm auf Gegnerstöße. Ihm noch auf kurze Distanz einzelnen die Nasen brennen, das sofort mit dem Bajonett in die Rippen. Und was hab's gemacht? Diese freien Schweine aufhängen? Ich war derjenige. Ich hab's immer vorausgesagt. Diese bodenlose Leichtsinn, unausrotzbar, nichts als Fressen und Menschen, Demoral. Da dran sind diese Krüppel schuld vorne, diese Frontschweine, diese. Ja, es ist ein Geschehen. Nix. Schossen haben sie notergekriegt. Ach, wo waren die Maschinengewehr zum Antreiben? Dieses Schufte, das nach einem vierjährigen beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht unsere Glorie. Da kommen sie am Ende. Da. Der Reihe nach steigen die folgenden Erscheinungen auf. Bei der vordersten Linie in den Karpaten. Es ist alles ruhig. In den Schützengräben stehende Leichname. Mann neben Mann. Das Gewehr im Anschlag. Kalt war die Nacht. Er hat